das Stadion in voller Pracht. An der Elbe sind wir eine Macht. Unsere Fahnen wehen im Sommerwind. Zusammen mit dir durch dick und dünn, Schulter an Schulter, du bist unser Team. Eine lange Tradition hat unser Verein. Seit Generationen bist du unser Verein. Dynamo für immer, so soll es sein. Unsere Herzen, die schlagen in Schwarz-Gelb. Dynamo, Dynamo ist der geilste Club der Welt. Familie, unser Trend ist so stark.